Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zuerst mal wieder ausschließlich im Radio und in 7 Minuten etwa begrüße ich dann auch das Fernsehpublikum. Wenn ihr mit mir reden wollt, wir haben heute kein festes Thema, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, und die Faxnummer kostet auch nichts. 0800 5678 110. Miki, das ist der Erste heute Nacht. Hallo. Hallo. Du bist wie alt? 24. Und warum hast du angerufen? Ja, das ist eine Geschichte, also die hört sich jetzt ein bisschen blöd an, das weiß ich, aber das habe ich wirklich erlebt. Das war alles angefangen vor 3 Jahren, ist es passiert. Mhm. Und es war in die Nähe von Frankfurt am Main. Mhm. Miki, geh mal bitte ganz nah ans Telefon. Ja. Sonst verrauscht das auch. Also vor 3 Jahren Frankfurt am Main. Ja. Mhm. Und da waren wir in der Disco. Ja. Ich, meine Freundin, mein Cousin, ein paar Freunde, ja. Ja. Und diesen Abend hatte ich einen Streit mit meiner Freundin. Ja. Ein wichtiges Zeug, so typisch so. Und als wir dann gefahren sind, bin ich alleine gefahren, weil ich mit meiner Freundin verschritten war. Ja. Und bin dann schon vorausgefahren, die sind hinterher gefahren. Und hatte ich also einen sehr schlimmen Autounfall. Ich hatte einen Frontalzusammenstoß mit einem PKW. Warst du allein im Auto? Ja, ich war allein im Auto. Mhm. Die anderen sind hinterher gefahren. Und hatte ich einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen PKW. Warst du schuld? Bitte? Warst du schuld? Ja. Ich war zu schnell in die Kurve, ja. Mhm. Und da hatte ich da diesen Frontalzusammenstoß und war also sehr schwer verletzt dabei geworden. Ne? Und ja gut, ich war also klinisch tot, praktisch. Mhm. Und es dauerte nicht lange, bis meine Freundin dann auch den Unfall gesehen haben. Die kam dann ungefähr 2 Minuten später an dem Unfallort an. Ja. Hatten gleich Krankenwagen, alles animiert und alles Polizei und alles, alles abgesperrt. Und dann war ich 10 oder 12 Minuten bin ich tot. Mhm. Und ich habe das alles gesehen, aber ich habe gesehen, wie die Ärzte mich versucht haben, das Leben zurückzuholen. Ich habe meine Freundin gesehen. Die haben dann gleich auch meine Mutter angerufen, weil das war nicht weit von da, wo ich gewohnt habe. Mhm. Ich hab alles gesehen, wie meine Mutter angekommen ist. Die ist dann mit meinem Schwager gekommen. Mhm. Das ist ein sogenanntes Nahtodeserlebnis. Ne? Das hat man ja schon so oft von Leuten gehört. Mhm. Und die Leute erzählen dann meistens, dass sie das aus einer Perspektive alles sehen, so quasi von oben. Ja. Wie war das bei dir? Bei mir war es genauso. Alles so. Ich hab's ja auch schon viel gehört von Leuten so vorher, bevor ich das erlebt habe. Und hab mir immer gedacht, die haben Knall oder so. Mhm. Das gibt's doch gar nicht. Hast du dich denn selbst als verletzte Person auch gesehen? Das Komische war nur, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie ich da lag und ich wusste irgendwie, du bist tot jetzt oder so. Mhm. Aber mir hat das irgendwie gar nichts ausgemacht. Es war so, ich war total erleichtert und so. Mir hat das gar nichts ausgemacht, wie meine Mutter geweint hat, meine Freunde geschrien haben. Wie weit entfernt warst du denn von den Geschehnissen? 1 Meter, 2 Meter? Ja, 2 Meter, wer nicht. Mhm. Und du hast das ganz gefühlsneutral beobachtet. Du warst weder traurig noch freudig irgendwie erregt. Es war neutral. Mir hat das überhaupt nichts aufgemacht. Ich weiß nicht. Hast, ich habe das irgendwie selbstverständlich erfunden. Und dann bin ich gegangen. Hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt musst du gehen. Das habe ich gewusst. Mhm. Und dann bin ich gegangen, einen ganz schmalen Weg hochgegangen. Es war ein ganz schwer begehbarer Weg. Es war steinig und dornig. Moment, gerade waren wir noch so weit, dass du gesagt hast, du hättest quasi von oben das beobachtet, als würdest du über den Dingen schweben. Dann bist du aber gegangen. Dann bin ich einen Weg hochgegangen. Aha. Den habe ich gelaufen, das weiß ich. Und wo ich da hochgegangen bin, war ziemlich steil und dornig und sehr steinig. Das war aber ein imaginärer Weg, ne? Das war nicht real. Also das war ein Weg, den du dir dann nur so vorgestellt hast, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das war. Mhm. Aber ich weiß nur, ich bin einen Weg hochgegangen, das weiß ich. Mhm. Es war ziemlich steil und ziemlich tief, sehr tiefen Abgründen, rechts und links von neben mir. Ja. Und wo ich dann oben angekommen bin, stand ich auf einer großen Wiese. Mhm. Und da habe ich ein Licht gesehen. Mhm. Und dann habe ich Musik gehört, die kann ich gar nicht beschreiben, die Musik, was ich da gehört habe. Die habe ich, weiß ich, in der anderen Welt noch nie gehört. Also ich bin selber Musiker, aber sowas das kann ich nicht beschreiben, die Art von Musik. Ja. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Und dann bin ich in dieses Licht reingegangen. Und dann stand ich vor einem großen Tor, wo ich dann auch einen alten Mann sah, der mir zuwinkt, ich soll reinkommen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin ja auch sehr streng katholisch erzogen worden. Mhm. Da sah ich die heilige Jungfrau Maria. Die auch noch? Die war auch da? Ja, und die sah genauso aus wie in Lucht. Die sah aus wie in Lucht? Ja, wie die Jungfrau in Lucht, die Statue, ne? Mhm. Und was hat die gesagt? Komm rein, Micky? Die hat sich mir in den Weg gestellt und hat gesagt, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich wollte trotzdem rein, weil ich habe so ein Glücksgefühl, ich wollte nicht mehr zurück. Ich dachte, du hättest gesagt, jetzt bin ich drin. Nee, sowas nein, nicht. Ich stand vor dem Tor. Ja. Mhm. In das Licht bin ich reingegangen, stand vor dem Tor. Ja. Und da war die Marienerscheinung. Ja. Und ich wollte da rein, da hat sie, ich weiß, das hatte ich jetzt blöd an, da hat sie sich in zwei geteilt und hat mir den Weg abgesperrt. Wenn ich nach links gehen wollte, hat sie mich nach links und nach rechts abgesperrt. Ja. Und hat mich zurückgeschickt. In welcher Sprache hat sie das denn zu dir gesagt? Auf meine Muttersprache. Die da wäre? Romanes, wir sind Sinti. Also, so, da war nichts mit Himmel und so, mit Paradies. Ich bin nicht reingegangen, die hat mich zurückgeschickt. Und dann bist du irgendwann aufgewacht wieder, so richtig, wie man sich das vorstellt, im Krankenhaus, Intensivstation. Ja, dann habe ich das alles erzählt, aber bis jetzt hat mir noch keiner geglaubt, die lachen mich alle aus. Was für ein Gefühl hattest du denn, als du auf der Intensivstation wieder aufgewacht bist? Ich war erstmal heilfroh, dass ich gelebt habe, dass ich meine Freunde gesehen habe, alle wieder, du hast jetzt geschafft. In der Regel sagen die Leute ja immer, dass sie nicht froh waren, dass sie wieder aufgewacht sind. Die wollten so gerne da bleiben, ja, wo sie so ein bisschen hingeschwemmt worden sind, in diese schöne Welt mit der tollen Musik und so. Es war wunderschön. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr vom Sterben, weil ich weiß, wie das ist. Mhm. Ich weiß, dass es wunderschön ist. Ich wäre auch gerne reingegangen. Ja, und vor allen Dingen hast du auch die Jungfrau Maria persönlich gesehen schon. Nein, persönlich nicht. Nein, aber du hast ja gesehen, du hast ja gerade gesagt. Wo ich das erlebt habe, ja. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja, das sind immer so Sachen. Ich meine, man kann sich darüber lustig machen, man kann aber auch sagen, dass du das in dem Moment so erlebt hast. Ob das nun ein Hinweis ist für eine Jenseitigkeit, sei mal dahingestellt. Es kann ja auch alles in deinem Kopf, in deinem Gehirn, in diesem schwer verletzten Gehirn abgegangen sein. Aber es ist ein Erlebnis, was einen sicher sehr prägt. Ja, natürlich. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, du spinnst oder so. Das hast du sicherlich so erlebt. Mhm. Ne? Das habe ich auf jeden Fall, das weiß ich hundertprozentig. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus gelegen? Zwei Monate. Zwei Monate auch. Jetzt wieder richtig fit, Micky? Ja, ich bin 3 Jahre topfit. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Ich freue mich, dass du fit bist. Ja. Und hoffe, dass du noch lange unter uns weilen wirst, Micky. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben am Radio, wir müssen noch eine Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden warten. Der Fernsehvorspann läuft. Und jetzt werde ich mal schon freundlich guten Tag sagen. Ihr Lieben, vor dem Fernsehen, ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später dran, ich bitte das zu entschuldigen, im Radio haben wir schon angefangen, wir hier alle zusammen können jetzt weitermachen. Wenn ihr mit mir reden wollt, wir haben heute Nacht ein freies Thema, ein offenes Talk Radio, ruft mich ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111, kostet nichts. Ebenfalls kostet nichts, mir zu faxen 0800 5678 110. Ines, 32 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ines. Ja, ich bin drauf. Ja, ich höre dich. Deswegen hast du mich angerufen. Ja, ich habe dich angerufen, weil mein Mann vor 4 Wochen verstorben ist. Vor 4 Wochen plötzlich? Ja, ganz plötzlich. Er wurde einfach aus dem Leben gerissen. Wie alt war er? 31. 31. Und was ist genau passiert? Also ich habe später mit dem Notarzt dann nochmal gesprochen, der ihn die Nacht behandelt hatte. Es ist zu Hause passiert und der hat mir dann gesagt, dass es ein Aortenaneurysma gewesen sein muss. Was ist das? Weil die Hauptschlagader, die vom Herzen weggeht, die ist irgendwie geplatzt. Mhm. Und es geht hundertprozentig tödlich aus und man kann da einfach nichts mehr machen. Das ist in der Nacht bei euch zu Hause passiert? Ja, in der Nacht bei uns zu Hause. Du hast es bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Er hat mich geweckt um 3 Uhr und hat gesagt, er könne nicht mehr atmen, es geht ihm so schlecht und ich soll die Feuerwehr anrufen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Dann kam die Feuerwehr und dann war er noch ansprechbar. Und dann haben sie den Blutdruck so gemessen, wie es dann immer so üblich ist, und haben ihn hingesetzt. Er konnte noch laufen, war alles okay noch in der Hinsicht. Und dann hat er den Blutdruck gemessen und war der Blutdruck auf 260 zu 150 entgleist. Mhm. Und dann hat er ihm so einen Blocker im Mund gegeben und es wurde, ging einfach nicht runter, der Blutdruck. Und dann hat er ihn nochmal gemessen und das war immer noch so hoch. Mhm. Und hat er ihm nochmal so ein Zeug in den Mund gegeben, damit er eben halt runterkommt, der Blutdruck. Und dann, dann hat er noch, letzten Worte waren eben, treffen solltest du schon. Was? Weil der hatte, er war immer so ein lustiger Typ, er war immer so gut drauf und er hat bis zum Schluss einfach nicht gewusst, dass es vorbei ist jetzt. Ich habe die letzten Worte gar nicht verstanden. Die letzten Worte waren, treffen solltest du schon zu dem Feuerwehrmenschen, weil er dieses Spray in den Mund gegeben hat. Ach so, und da muss er wahrscheinlich nicht so gut getroffen haben. Und dann ist er bei euch zu Hause in eurem Schlafzimmer quasi verstorben? Nee, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Mhm. Da ist er dann zusammengesunken, verkrampft. Mhm. Und dann haben wir ihn noch runtergelegt gemeinsam. Die Feuerwehrleiter haben angefangen mit Herzdruckmassage und Beatmung. Mhm. Und erst 10 Minuten später ist der Notarzt eingetroffen. Und dann haben sie so alles hochgeholt, was man dann noch so braucht. Mhm. Defibrillator und den Müll, alles, was man da eben hat, versucht noch. Mhm. Nichts mehr genutzt. Nee, es hat nichts mehr genutzt. Ja, um 4 Uhr haben sie dann aufgegeben und haben gesagt, also, das ist vorbei. Also er ist gar nicht mehr in eine Klinik eingeliefert worden? Nein, nicht mehr in eine Klinik. Mhm. Das war eben halt auch noch das Schlimme. Das eben halt gar nichts. Also es war von einer Sekunde zur nächsten war weg. Wie lange wart ihr verheiratet? 7 Jahre waren wir verheiratet. Habt ihr Kinder? Wir haben 2 Kinder. Wie alt sind die Ines? Fünfeinhalb. Mhm. Und 5 Monate. Und 5 Monate. Mhm. Die Kinder, das 5-jährige Kind war ja in der Wohnung, hat das etwas mitbekommen von den Nachtaktionen? Nee, zum Glück nicht. War ja morgens um 3. Die schlafen beide bis 7 Uhr immer. Und zum Glück haben die es auch nicht, das Klingen mitgekriegt und alles. Mein Gott, Ines, hat dir denn in der Nacht dann jemand beigestanden? Ist jemand gekommen? Freunde oder aus der Familie? Ja, also, ich habe ganz viele Freunde. Aber trotzdem, das ist nicht... Ja, die versuchen einem zu helfen, zu sagen, ja, sei stark, weiß ich was. Ich meinte es gerade auch besonders bezogen auf diese Nacht. Dein Mann ist in der Wohnung verstorben und nur du warst da. Und irgendwann ist der Arzt ja auch vermutlich weggefahren. Nee, das ging erst um 5 Uhr, als meine Eltern kamen. Da kamen die Eltern, ne? Und wie lange war dein Mann noch bei euch in der Wohnung? Das ging, weil es ein Samstagmorgen war das alles ein bisschen blöd. Erst morgens war der Schichtwechsel der Polizei. Dann kamen ja immer Polizeibeamte rein und raus und rein und raus. Und irgendwann musste man ja dann, da er zu Hause verstorben ist, auf die Kripo warten. Und die kam erst gegen 8 Uhr. Und dann konnte man erst ein Beerdigungsinstitut anrufen, dass sie ihn abholen können. Und die hatten dann auch noch Stau gehabt und er wurde erst gegen 11:30 abgeholt. Was habt ihr dann mit euren Kindern, also du und deine Eltern, mit den Kindern gemacht? Die waren dann ja schon wach, ne, um 8 Uhr. Dann schon. Dann haben wir sie genommen, sie wachte auf und hat uns gesehen in der Küche. Und hat irgendwas schon bemerkt, dass irgendwie was anders war als sonst die Tage. Und dann habe ich sie genommen, nach 10 Minuten erstmal kuscheln, weil sie irgendwie merkt, dass irgendwas anders ist. Und da habe ich sie dann überreden können, dass wir ins Bad gehen. Dann waren wir beide allein und da habe ich ihr das dann gesagt. Du hast es sofort dann gesagt schon? Ja, ich habe den Notarzt auch gefragt. Sag ich, was soll ich machen? Wie soll ich das meinen Kindern erzählen? Und sagte er dann gleich die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Beste. Wie hat die Kleine, 5,5 Jahre, sagst du, ist sie? Ja. Wie hat sie das denn da aufgenommen? Schwer, sehr schwer. Hat sie es verstanden überhaupt? Sie hat es so erst verstanden, was Tod bedeutet erstmal. Also, vielleicht nicht so richtig in ihren Kopf hinein, aber sie wusste, dass er nicht mehr da ist. Hat sie denn den Papa dann nochmal gesehen? Nee, das habe ich ihr verboten, ins Wohnzimmer zu gehen. Und ich habe auch nachher Spannbettlaken vor die Tür gehängt, weil wir eine Glastür haben. Mhm. Damit sie ihn dann nicht liegen sieht, damit ihr der Anblick erspart bleibt. Ines, hast du mit deinem Mann, ich meine, ihr seid beide sehr junge Leute. Er war sehr jung. Dennoch über den Tod gesprochen, dass so etwas mal eintreten kann, das kann uns alle ja treffen. Das war's. Wir hatten einmal bloß mal eine Sendung gesehen über Verbrennung und wie man beerdigt wird. Und da hat man mal kurz angesprochen, er war mal gegen Verbrennung. Und ich habe es aber jetzt machen lassen. Hast du es machen lassen? Mhm. Ja, weil er hat dann auch meine Meinung damals dann auch mit angenommen, weil ich gesagt habe, ich könnte niemals damit leben, wenn du da unten im Sarg liegen würdest und die Maden, um es jetzt so auszudrücken, hört sich makaber an, aber die Maden durch deinen Körper rennen, sag ich, damit kann ich nicht leben. Und irgendwann hat er sich das so mal vorgestellt und gesagt, ja, eigentlich stimmt das ja auch. Das ist eigentlich auch nicht so ein angenehmes Gefühl im Nachhinein. Jetzt glaube ich, dass du, das Ganze ist jetzt erst 4 Wochen her. Ich glaube, du hast jetzt 4 Wochen die Hölle durchgemacht, ne? Na, nicht nur das. Man muss so stark sein. Die Kleine hat mich am Sonntag gefragt, also die Große eigentlich, habe ich Papas Augen? Da merkt man erstmal, was mit dem Kind passiert, was sie denken oder... Ja. Ich meine, ich habe ihr nie gesagt, dass sie irgendwie was erbt vom Papa oder so, ja? Überhaupt spricht sie dich denn viel auf den Papa an? Oder nicht so sehr so oft? So jetzt gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Mhm. Ja. Mit wem bist du hauptsächlich außer mit deinen Kindern zusammen? Wer trägt dich so ein bisschen im Moment? Tragen tut mich nur einer im Endeffekt, das ist der André. Den habe ich aber auch erst nach dem Tod meines Mannes kennengelernt. Wer ist das? Ja, das ist auch noch so ein tragischer Fall. Ich kenne seine Frau vom Sport her, wir sind 5 Jahre zusammen zum Sport gegangen und die ist vor Weihnachten gestorben an Krebs. Mhm. Und er steht genauso mit 2 Kindern alleine da. Achso, da habt ihr quasi euch jetzt so ein bisschen zusammengetan und euch das gleiche Schicksal getroffen. Leidensgenossen. Mhm. Wir rufen uns jetzt nachts an und unterhalten uns darüber, was denn soll es und wie man das so macht und... Was weiß ich, irgendwie so einfach nur quatschen oder über die guten alten Zeiten quatschen, die man so erlebt hatte. Wie hast du das jetzt in der Wohnung geregelt? Hast du seine ganzen Sachen noch alle da und behalten? Ja, die sind so alle noch da und im Schrank, aber noch nicht weg. Das konnte ich noch nicht. Und ich habe auch gerade seinen Pullover an, weil ich einfach was haben möchte von ihm. Du bist das kleinste Kind 5 Monate erst alt, hast du? Ja. 5 Monate. Ist das ein Junge? Ein Mädchen. Auch ein Mädchen. Die wollten immer beide ein Mädchen haben. Weil die Mädchen sich zum Papa hinziehen und das fand er so toll. Hattest du jetzt in den letzten Wochen und nach diesem schlimmen Schicksalsschlag auch Momente, wo du aufgeben wolltest, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will auch sterben? Nee, das hatte ich nicht. Zu Genüg nicht. Ich glaube, das liegt auch sehr an den Kindern, ne? Ja, weil du trägst da eine hohe Verantwortung jetzt. Die ganz Kleine, die ist genauso wie er. Ganz ruhig, ganz süß. Ist das so für dich auch? Ich könnte mir vorstellen, wenn einen so etwas trifft, bei aller Traurigkeit und allem Unglück, dass die Kinder einem dann doch einen großen Halt bieten können, geben können. Immerhin sind es eure Kinder. Ja, genau. Und wenn ich in die Augen der Kinder gucke, dann sieht man immer den Partner. Und bei 8 Jahren, die man sich kannte, ist das eine ganz lange Zeit. Hast du die Große, die ja auch erst 5 Jahre alt ist, hast du sie mit zur Beerdigung genommen? Zur Beisetzung? Ja, die habe ich zur Trauerfeier mitgekommen. Zur Trauerfeier, Die war am 10. letzten Monat. Hast du diese Trauerfeier, wie hast du die verkraftet? Naja, danach ging es mir noch beschissener eigentlich als wie vorher, aber es dann... eigentlich für einen selber dann so endgültig war, so richtig bewusst wurde, dass es auch wirklich wahr ist. Und wie dein Vorredner schon irgendwie sagt, dass es ein Leben danach gibt, denke ich, dass es auch ein Leben danach gibt. Weil hast du jetzt schon mal so Gefühle, dass du glaubst, er guckt euch vielleicht zu? Oder er auf alle Fälle. Das ja. Das habe ich so doll, das ist jetzt erst so doll geworden. Also, früher habe ich auch nie an so einen Scheiß geglaubt. Aber das Schöne ist ja, dass man, wenn man solche Nahtodeserlebnisse hört von Menschen, das kann man ja immer wieder lesen, die sind ja immer so schön beschrieben, so positiv. Ja. Dass es den Leuten gut geht, ne? Den Menschen gut geht. Dann hoffe ich wenigstens, dass es ihm jetzt auch gut geht und dass er jetzt auf uns aufpasst. Mhm. Einfach auch, weil ich denke, weil er zu Hause gestorben ist, ist seine Seele einfach noch hier. Mhm. Und dass er uns ganz doll darauf aufpasst. Hast du auch immer so vor Augen? Ich glaube, dass einem das auch sehr helfen kann. Was er sich für euch am liebsten wünschen würde, was sein Wunsch wäre? Ja, damit habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich denke mal, er wollte, dass ich auf alle Fälle die Kinder irgendwann wieder meinen Vater gebe. Mhm. Das Thema muss er. Irgendwann mal wieder, weiß ich nicht, glücklich werden auf alle Fälle. Das ist, denke ich mal, erste Stelle. Ich bin auch ganz sicher, dass dein Mann sich für dich und für euch Glück wünscht. Für die vielen Jahre, die kommen werden. Ja. Dass man natürlich jetzt nach 4 Wochen in tiefster Trauer ist und in größter Traurigkeit, das ist auch ganz normal. Ja. Aber diese Traurigkeit darf nicht immer anhalten. Es gibt auch sicher für dich und auch für deine Kinder auch wieder eine schönere und hellere Zeit, wenn das auch jetzt sehr schwer ist vorzustellen. Ja, denn das hoffe ich doch. Mhm. Aber das übergeht ja. Nur nachts ist es so schlimm. Mhm. Weil einfach der Partner fällt. Aber sei in all dem Unglück glücklich ihnen ist, dass du die Kinder hast. Auch, dass du dieses ganz frische kleine Kind noch hast. Das ist ja auch wie ein Vermächtnis von deinem Mann für dich und für euch. Ja. Hm? Wir wollten eigentlich nur deshalb noch ein zweites Kind, weil man in der Familie ist, jemand tödlich verunglückt, die ein Kind verloren haben, ein 7-jähriges. Und da hatten wir beide so einen Schock gekriegt und hatten gesagt, nee, also das würden wir beide nicht überleben, wenn so groß sowas passieren würde. Also Ines, mir tut das von ganz tiefem Herzen leid, was dir und was euch widerfahren ist. Ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Danke. Ich möchte dir auch noch anbieten, weil unsere Zeit ja ein bisschen begrenzt ist hier im Fernsehen und im Radio, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch ein bisschen reden kannst. Oh Gott, noch einen Namen, Peter. Ist auch Peter. Er hieß auch Peter. Das machen wir mal so, ne? Ich glaube, du kennst das Verfahren. Du legst mal bitte auf und der Psychologe ruft dich dann gleich. Er ruft dich sofort an, ja. Okay. Alles gut. Allen anderen viel Glück und viel Gesundheit. Na, hast du es gehört? Ja. Vielen lieben Dank. Okay. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Danke. Tschüss, Ines. Ja, tschüss. Wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und wenn ihr mir faxen wollt, könnt ihr das unter 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Sabine und Sabine ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo Sabine. Ja, mein Thema ist, ich bin schwanger. Ja. Mit Zwillingen. Mhm. Und ein Zwilling ist vor circa 8 Wochen abgestorben und ist tot in meinem Bauch. Seit 8 Wochen? Ja. In welchem Monat bist du? Ich bin in der 38. Woche. In 2 Wochen bekomme ich mein Mädchen. Ja. Und der Junge, der ist tot. Ist das möglich? Ja. Ob das in 8 Wochen ein totes Kind mit sich trägt? Ja, das geht. Und zwar ist das ja in der Fruchtblase eingeschlossen und das ist ja wie ein Vakuum. Das heißt also, es drohen dir oder dem anderen Kind keine gesundheitlichen Schäden? Nein. Und das kann jetzt so bleiben bis zu der Geburt? Bis zur Geburt und dann kommt mein totes Kind und da habe ich solche Angst vor. Was ist denn das überhaupt, Sabine, im Moment für ein Gefühl? Du hast ein totes Kind in dir und ein lebendiges Kind in dir. Das kann man gar nicht beschreiben. Also ich bin so fertig, das kann man gar nicht beschreiben, weil mein lebendiges Mädchen, das strampelt. Das tritt und mein Junge, der tritt überhaupt, der hat ja auch vorher getreten und ich konnte sein Köpfchen spüren, wenn er so hochgegangen ist mit seinem Köpfchen, das kann man gar nicht. Ist es ein Gefühl von, das ist für mich auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation, mich da hineinzuversetzen. Deswegen frage ich dich ganz einfach jetzt, entschuldige, wenn ich vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch falsch frage. Ist es ein Gefühl von Trauer? Ja. Ist es auch ein Gefühl von Ekel manchmal, dass du etwas Totes in dir trägst? Nein. Das nicht? Ich möchte den so lange in mir haben, wie es nur eben geht. Mhm. Mhm. Also das ist das, also ich möchte den so lange bei mir behalten, wie es nur eben geht. Mhm. Und ich mache mir jetzt schon solche Sorgen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil viele Verwandte sagen, ja, mit der Beerdigung, das ist doch Quatsch. Und der ist doch gar nicht lebendig auf die Welt gekommen. Aber ich möchte, dass er einen kleinen Sarg hat, mhm. dass wir da alle hinterhergehen. Der soll einen Namen haben. Das ist für mich wichtig. Hast du dir denn jetzt schon, oder habt ihr, du und dein Partner, habt ihr euch einen Namen schon ausgedacht? Ich bin verheiratet, ich habe schon 4 Kinder. Mhm. Und ich wollte eigentlich gar keine Kinder mehr, aber das ist dann irgendwie so passiert. Und dann haben wir gesagt, vielmehr mein Mann hat gesagt, ja, Mensch, wenn wir 4 groß kriegen, dann kriegen wir auch 5 groß. Mhm. Und dann nach 8 Wochen hieß es, ja, ist nur gut, dann kriegen wir 6 mhm. groß. Und er sagte, ach, die haben wir auch noch ganz doll lieb. Mhm. Der ist so total klasse. Und mhm. ich möchte jetzt so eine richtig schöne Beerdigung. Mhm. Und alle Habt ihr euch denn, das war meine Frage gerade, habt ihr euch denn einen Namen schon ausgedacht? Ja, der soll Jason heißen. Jason. Mhm. Ich habe gerade gefragt nach Trauer, ich habe gefragt nach Ekel. Ich habe würde dich gerne auch noch fragen, ist es auch manchmal vielleicht so ein bisschen ein beängstigendes Gefühl, einen toten Körper in sich zu tragen? Weißt du, wovor ich Angst habe? Mhm. Wenn, also er kommt als erstes raus, so wie die Ärzte das so... Vorhersehen jetzt. Der Jason, der kommt als erstes raus. Und dann kommt mein Mädchen raus. Mhm. Und ich habe Angst davor, wie er aussieht, weil ich habe Angst davor, dass er schon ein bisschen verwest ist oder... Haben die Ärzte dir das denn nicht erklärt, was jetzt mit dem toten Körper in dir passiert? Ja, dass der am Verwesen ist. Der ist am Verwesen. Ja, und da habe ich Angst vor. Mhm. Ich dachte, der wäre konserviert. Ja, schon, aber er sieht ja nicht aus wie so ein lebendiges Baby. Mhm. Und möchtest da habe ich denn, Angst vor. Möchtest du ihn denn unbedingt sehen? Ja, also die Psychologin hat zu mir gesagt, also sollte unbedingt gewaschen werden und angezogen werden und mir in den Arm gelegt werden, damit ich damit klarkomme. Mhm. Also ich will dir sagen, Sabine, wenn du so einen Wunsch hast, dieses Kind ganz normal zu beerdigen, diesem Kind einen Namen zu geben, dieses Kind in einen Sarg zu legen, dann müsst ihr das auch tun und lasst ihr da überhaupt nicht reinreden von irgendwelchen Leuten, die sagen, na, er hat ja gar nicht richtig gelebt. Na klar musst du das machen dann. Das ist ja auch deine Form, mit diesem Tod, dich mit diesem Tod vertraut zu machen, den vielleicht zu verarbeiten. Ja, ich habe nur solche Angst, dass der jetzt so ganz komisch aussieht, weil ich habe ja nun schon 4 Kinder und die kamen alle ganz rosig auf die Welt und die habe ich sofort gekriegt und die konnte ich sofort stillen und alles. Und jetzt kommt da ein kleines Mädchen und der Junge, ich habe Angst davor, wie der aussieht. Da habe ich solche Angst haben, vor. Haben deine Ärzte dir denn erklärt, ob die Verwesung sehr stark ist? Das wissen die das auch wissen nicht. Mhm. Kannst du denn nicht mit denen vielleicht so eine Vereinbarung treffen, dass wenn es zu schlimm schon ist, dass man ihn dir vielleicht doch nicht zeigt? Ja, aber dann habe ich die Angst, dass ich dann den nie gesehen habe, dass ich dann nie irgendwie... Verstehst du das? Da habe ich solche Angst vor. Hast du denn einen sehr guten Arzt deines Vertrauens? Ja, ich habe einen ganz tollen Arzt, aber... Aber vielleicht könnte man das doch mit dem so arrangieren. Guck mal, du hast gerade eine Geburt hinter dir. Ich weiß ja nicht, ob das zumutbar ist, wenn das Kind zu sehr entstellt ist, dass du es dir anschaust. Vielleicht ist es ja auch, reicht es ja aus, wenn du es dann richtig feierlich zu Grabe trägst und dass er eine richtige Bestattung auch hat. Ja, aber wenn ich den nie gesehen habe, dann kann ich nie sagen, das war mein Jason. Mhm. Verstehst du das? Aber vielleicht könnte man es ja auch so machen, Sabine, dass du ihn nicht sofort siehst, sondern dass du ihn dir vielleicht später anschaust. Vielleicht kann man die noch mal ein bisschen herrichten in dem Bestattungsinstitut. Weißt du, dass der Schock für dich nicht so groß ist? Ich habe solche Angst davor. Ich habe mich irgendwie vorher, habe ich solche, ich wollte die ja, also ich dachte, es ist ja nur ein Kind und ich wollte das ja abtreiben lassen. Und dann sagte mein Mann, sagt er, du Schatz, sagt er, das kriegen wir doch auch noch hin. Und dann habe ich mich so darauf gefreut. Weil mein Mann immer gesagt hat, noch ein Kind, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das hat er immer gesagt. Und dann auf einmal Na gut, dann Witz 1 und Witz 2 und dann sagte mein Mann, na gut, dann haben dann wir zwei, das kriegen wir alles hin, ne? Du hast gerade gesagt, dass du mit einer Psychologin auch darüber gesprochen hast. Ja, ich bin psychologischer Behandlung. Ja, was hat die Psychologin, die hat es dir empfohlen, auch wenn es schon sehr stark entstellt? Ja, ich sollte mein Kind angucken. Mhm. Hat sie denn gesagt, dass du das auch sofort machen sollst, direkt nach der... Nee, soweit sind, also nee, das hat sie nicht gesagt, aber sie sagte... Weil ich sagte auch, dass meine ganze Verwandtschaft sagt, mein Gott, das ist nun mal wie eine Fehlgeburt und finde ich damit ab. Aber der ist erst vor 8 Wochen gestorben. Das ist ja normalerweise, man kann ja Babys ab der 24. Woche kann man die ja am Leben erhalten. Ja, ja, natürlich. Ja? Sabine, sprich doch mal mit der Psychologin und auch nochmal mit deinem behandelnden Arzt. Vielleicht über diese Möglichkeit, dass du das Kind, wenn du nicht sofort siehst, sondern vielleicht ein paar Stunden oder einen Tag später, wenn dir so viel daran gelegen ist zu sehen. Nein, wann will ich sehen? Der kommt ja als erstes, weil der liegt genau im Becken unten. Und danach kommt meine Tochter und die lebt. Die ist also, die haben jetzt raus, also irgendwie so gemessen, dass sie 3000 Gramm hat und 52 Zentimeter groß ist. Also, das ist ein ganz rosiges Kind, aber mein Sohn, der ist tot, da sind keine Herzchen, da ist nichts mehr. Aber lass dir auf keinen Fall ausreden, dieses Kind richtig und feierlich zu beerdigen und zu bestatten. Ja, das habe ich mir auch schon. Das finde ich ganz wichtig. Wenn du das möchtest, müsst ihr das machen, oder wenn du und dein Ehemann das möchten. Mein Mann und ich, wir haben uns das auch schon ausgedacht, dass wir das richtig schön machen, so mit richtig schöner Musik und... Ja. Und wann jetzt genau ist die Geburt vorhergesagt? Ja, zwischen 14. und 16. März. 14. und 16. März, das ist ja nicht mehr lange hin. Nee. Also Sabine, ich kann es nur noch mal wiederholen, red doch noch mal ausführlich mit deiner Psychologin und mit dem Arzt, was ihr dann genau, wie ihr euch während der Geburt verhalten sollt, alle miteinander. Ja, sie sagte auch, dass sie da mit bei sein wollte. Mhm. Das ist auch schon mal sehr gut, sehr wichtig. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Abschied nehmen kannst von deinem Sohn. Ja. Und dass der Abschied auch so... Meinst du denn auch, dass es in Ordnung ist, wenn ich einen Namen gebe? Ja, natürlich. Ja, aber natürlich. Ja, viele sagen, also den sollte ich gar keinen Namen geben, sondern einfach nur... Warum denn nicht? Also viele haben gesagt, den sollte ich einfach mit verbrennen, wenn andere Leichen verbrannt werden. Ach, Quatsch, das ist euer Sohn und du hast doch eine Beziehung dazu aufgebaut. Und ja, der hat mich ja auch getreten und alles. Ja. Nein, natürlich kannst du ihm einen Namen geben. Was für eine Frage. Ja, aber viele sagen, das soll ich gar nicht machen. Ich soll ihm keinen Namen geben. Mach du das so, wie du das möchtest oder wie ihr das entscheidet. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass es so gelingt, wie du es dir vorstellst. Also ruhig einen Namen geben, ne? Ja, na klar. Na klar, auf jeden Fall, Sabine. Alles Gute und grüß deinen Mann herzlich von mir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:33 Uhr in einigen Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. In 2 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Wir haben kein festes Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen, das heißt genauer gesagt jetzt ja schon, aber morgen ist Weiberfastnacht. Und da heißt unser Thema, da haben wir ein Thema, ein festes Thema. Das Thema heißt durchgeknallte Alte. Ich möchte morgen Nacht nur mit verrückten alten Menschen reden, die irgendwie eine Meise haben, die irgendwie ein bisschen Meschugge sind, die einfach verrückt drauf sind, wie sie leben, was sie machen, wie sie denken. durchgeknallte Alte, das ist unser Thema morgen Nacht. Ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's weiter mit Beatrix und Beatrix ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du klingst aber auch eher traurig. Ja, traurig, unglücklich. Ich habe mich von meinem Partner zu einem Schwangerschaftsabbruch überreden lassen. Mhm. Eigentlich gegen meine Überzeugung, gegen meinen eigenen Willen. Ja. Ich wollte das gar nicht, aber als ich dann, also das wusste und ihm das gesagt hatte, meinte er dann, wir haben getrennte Wohnungen, pack mal meine Sachen ein, das ist das, was ich nicht wollte, ich hole die ab nach der Arbeit. Dann habe ich die einfach vorbeigefahren und habe gedacht, naja, dann ziehst du das alleine durch. Mhm. Aber dann nach ein paar Tagen rief er dann an, es tut mir leid und ich wollte nicht so reagieren, ich dachte, du hättest wenigstens mit mir darüber reden können, aber nicht so kategorisch. Dann meinte er, ja, ich denke nicht, dass ich das lieben kann. Ich wollte mein Kind, was ich halt noch keine Kinder. Ich wollte das immer planen und sagt er. Sagen, wann ich das haben wollte. Es passt einfach nicht, es ist ein Jahr zu früh. Wie lange bist du denn mit dem Partner zusammen? Ein Jahr und zwei Monate. Ein Jahr. Und er hat dich jetzt genötigt, quasi das Kind abzutreiben? Mehr oder weniger. Wann war die Abtreibung? Heute, gestern Morgen. Heute, also gestern Morgen ist. Es liegt nicht mal einen Tag zurück. War er dabei, als es passiert ist? Er hat mich vorher abgesetzt morgens. Und dachte, ich komme mit rein. Ich sage, das möchte ich aber nicht. Dann bin ich reingegangen und hat mich dann später wieder abgeholt. Er saß dann schon vorne in der Warte, in dem Warteraum, als ich dann rauskam. Und dann konnte ich erstmal nichts mehr sagen. Dann habe ich zu Hause abgesetzt, habe ich nur gedacht, eigentlich möchte ich dich nicht mehr wiedersehen. Beatrix, wie hast du denn die Abtreibung heute erlebt? Wie hast du das alles mitbekommen? Das wird, man bekommt eine Spritze, dann zum Ruhigstellen wird das örtlich betäubt. Man hört das also auch. Man hört den Eingriff. Ja, das Klappern der Instrumente und ich war mir auch nicht sicher. Selbst dort noch nicht. Und dann musste ich erst zu dem Arzt rein und dann meinte, ja, die meisten sind dann erleichtert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ich habe schon Kinder. Und ich wollte das auch nicht wieder alles alleine durchziehen. Du hast schon Kinder? Ja, mehrere. Drei. Drei. Aber das war jetzt heute deine erste Abtreibung? Ja. Ich war von meinem ältesten Sohn schon einmal schwanger bis zur 28. Woche. Da war der Fötus dann auch tot, keine Herztätigkeiten mehr. Und dann habe ich halt dann noch drei Kinder. Und wie lange hat dieser Eingriff gedauert? Der Eingriff selbst, 10 Minuten. 10 Minuten. Wie hat der Arzt das gemacht? Hat er dir das erklärt? Ja, da wird der Muttermund geöffnet und dann Schlauch eingeführt und dann wird das abgesaugt. Aber er wollte das einfach nicht. Er meinte immer, er wollte das erst später. Er könnte das jetzt nicht. Und der Arzt sagte das? Nein, mein Partner. Achso, er wollte später ein Kind erst haben. Ja, und er meinte, das kann man ja dann im nächsten Jahr dann noch wiederholen. Ich sage, ich glaube nicht, dass es da zum nächsten Jahr kommen wird. Jetzt war der Eingriff, diese 10 Minuten waren rum. Wie, dann steht man auf und geht raus? Dann bleibt man noch eine Stunde in dem Bett liegen. Danach fängt man sich an und geht einfach. Diese Stunde in dem Bett, was ist da in dir vorgegangen? Ich konnte eigentlich nicht denken, ich habe die ganze Zeit nur geweint. Und da war dein Partner nicht bei dir? Nein. Ich weiß nicht, ob ich ihn zurückhaben möchte. Er ist beleidigt, weil ich ihm ein paar sehr unschöne Dinge gesagt habe. Also man kann ja, ich will dir mal sagen, man kann ja nun verschiedene Auffassungen, ob man ein Kind haben will, ob man es nicht haben will. Aber man muss sich immer einigen. Und vor allen Dingen muss die Frau, finde ich, schon das letzte Wort haben. Und dich dann so alleine zu lassen, bei so einem Eingriff, den du gar nicht durchführen lassen wolltest, finde ich schlichtweg ganz, ganz gemein und ganz herzlos. Dass er dich eine Stunde, ich stelle mir das gerade vor, du lagst da eine Stunde alleine und hast die Gedanken für dich ständig im Kopf kreisen lassen müssen. Und dann hat er dich irgendwo unten auf der Straße abgeholt hinterher. Nein, ich kam dann von hinten nach vorne in diesen Wartebereich und da saß er dann schon. Dann habe ich einfach meinen Mantel genommen, bin rausgegangen und wollte eigentlich dann nicht mit ihm mitfahren. Und dann dachte, mach jetzt kein Theater. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, hat er mich nach Hause gebracht. Mhm. Das Schlimmste ist noch, er hat dann am Wochenende, meinte dann, also ich habe mit meiner Mutter gesprochen und eigentlich, wir lassen es nicht machen, behältst es und dann, es wird auch schon gehen. Und dann war dann Montag, meinte dann, ruf mal noch nicht an, ich habe es mir doch noch anders überlegt, ich weiß es einfach noch nicht. Mhm. Und dann hänge ich die ganzen Tage auch noch so mit dieser Ungewissheit. Achso, er sagte mal so. Und, ja. Und es passte ihm einfach nicht in seine Lebensplanung. Jetzt. Er hat gar keine Lebensplanung. Mhm. Er hat vorher gar keine Beziehung gehabt, über 12 Jahre lang. Mhm. Er hat immer nur alles so mitgenommen, was kam. Mhm. Es ist ja auch bequem. Mhm. Mhm. Wenn man machen kann, was man möchte, wenn man gehen kann, wenn es einem zu viel wird. Mhm. Und dann auf einmal geht es nicht mehr. Ich komme aber nicht drüber hinweg, dass der dich da hat alleine liegen lassen. Der war in der Praxis und hat dich da in der Praxis abgeholt, ne? Ja. Wieso ist der denn nicht da reingekommen zu dir in das Zimmer? Weiß ich auch nicht. Er hätte ja fragen müssen, denke ich. Und du hattest du ihn denn vorher gebeten, dass er dabei sein? Nein. Aber er hat es auch nicht angeboten? Nein, hat es auch nicht angeboten. Mhm. Dann hat er dich heute nach Hause gebracht, danach. Ja. Ist er dann mit zu dir reingekommen? Nein. Mhm. Ich bin ausgestiegen, ja. Also ihr wohnt nicht zusammen, ne? Nein, habe ich jetzt daraus geschlossen, ja. Du musst ja Verantwortung übernehmen, oder? Mhm. Auch. Anpassen. Hat er dich denn heute dann, das war ja heute Morgen, ne? Ja. Hat er dich denn im Laufe des Tages oder heute Abend nochmal angerufen? Ja, also die erste Zeit hat er dann den Hörer daneben gelegt und sein Handy ausgeschaltet. Er hat seinen Hörer daneben gelegt? Ja. Damit du nicht anrufen sollst? Ja. Und dann nachher so mittags, späten Mittag, haben wir dann telefoniert und er meinte nur, ich sollte ihm doch keine Vorwürfe machen. Hm. Ihm würde es schlecht gehen. Ihm geht es schlecht? Ja. Hm. Er wüsste nicht, ob es richtig war. Und dann sage ich, es ist dein Willen gewesen. Mhm. Du hast immer gesagt, das ging nur so. Mhm. Und dann sagt er, ja, er hätte sich das anders vorgestellt, dass man danach so quasi zur Tagesordnung wieder übergehen kann. Aber das kann ich nicht. Ich habe ihm das auch vorher gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das einfach kann. Wie alt ist dieser Mann? Er wird 35 Jahre alt. 35 Jahre alt. 35 Jahre alt. Und er sagt, man kann dann zur Tagesordnung übergehen. Nein, ich habe ihm das vorgeworfen. Mhm. Er hat das nicht gesagt. Mhm. Er meinte nur, mir geht es auch schlecht und ich sollte ihm keine Vorwürfe machen. Und du warst ja bei einer Beratungsstelle, ne, vorher. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, eine Hilfe ist das nicht. Also eine Entscheidungshilfe war das nicht für mich. Mhm. Ich wusste auch nicht, ich habe 14 Tage keine Nacht geschlafen. Mhm. Ich habe einfach nur tagsüber funktioniert. Mhm. Hab dann jeden Abend, ich gucke jeden Abend WDR. Mhm. Und weißt du, Beatrix, ich bin ganz, ohne dass ich ihn jetzt weiter kenne, aber nur aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, habe ich wirklich einen solchen Hals auf diesen, deinen Freund, diesen Partner. Was für ein Arschloch das ist. Aber wirklich, dass der dich damit so alleine lässt und sich dann überhaupt nicht um dich kümmert. A, dass er dich in die Ecke getrieben hat mit der Entscheidung und dann an so einem gravierenden Tag dir nicht zur Seite steht. Was ist denn das für ein Mann? Was ist das für ein Freund? Das ist ein Nichts, ist das. Ich habe dann nachher gesagt, als ich im Auto saß, hat er gefragt, ob wir zu ihm fahren wollen. Ich sage, nein. Mhm. Ich will nach Hause. Mhm. Und dann bin ich einfach ausgestiegen. Nun habe ich aber gerade auch schon aus deinen Worten gehört, dass das das Ende auch bedeuten kann jetzt, ne, für euch. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mir und ihm das verzeihen kann. Mhm. Mhm. Kann ich wollte das gar nicht. Ja. Kann ich sehr gut verstehen, dass nach so einem Vorkommnis überhaupt kein Vertrauen mehr aufgebaut werden kann. Und es ist auch die Frage, ob der überhaupt es wert wäre, nochmal Vertrauen, dass man ihm Vertrauen schenkt. Ich denke nicht. Mhm. Ich denke es eigentlich auch nicht. Ich weiß ja nicht, was ihr sonst miteinander gemacht habt und wie die Beziehung sonst ist, aber das wirft ein ganz schlechtes Licht auf alles. Bitte? Schwierig. Mhm, das zu dem meinen auch. Anderen Kindern. Mhm. Er konnte sich sehr schlecht damit abfinden, sehr unnachgiebig. Nicht warmherzig. Ich habe immer versucht, das ihm zu zeigen und auszugleichen und dachte immer, vielleicht mit der Zeit. Aber er ist ein sehr hartherziger Mensch. Wenn du ihn jetzt auch schon so schlecht darstellst, wieso bist du dann überhaupt immerhin bei ihm geblieben? Ich habe das nachher auch reduziert, die Kontakte eigentlich nur auf abends, wenn meine Kinder schliefen. Oder nur ab und zu mal am Wochenende. Weißt du, was glaube ich jetzt wichtig wäre, Beatrix? Dass du auf jeden Fall jetzt erstmal Abstand zu ihm nimmst, damit du mal für dich etwas zur Ruhe kommst nach diesem Tag. und du vielleicht in ein paar Wochen klar entscheidest, ich will so und so mich jetzt dem gegenüber verhalten. Lass dich bloß jetzt nicht anquatschen und wieder vereinnahmen und... Dann macht mir auch noch Schuldgefühle, weil es ihm schlecht geht. Mhm. Ich würde überhaupt gar nicht mit ihm reden mehr. Verbitte dir einfach, dass er dich anruft oder dass er vorbeikommt. Sag, dass du möchtest jetzt keinen Kontakt erstmal mit ihm haben. Wirst du das schaffen? Ich weiß nicht. Ich fühle mich dann auch immer so allein. Mhm. Aber du hast doch deine anderen, du hast doch deine Kinder. Ja, aber ich habe ja nichts gesagt und auch nicht, ich kann denen sowas ja nicht erzählen. Nee, ist klar, aber ich meine so, hilft einem ja auch schon mal, wenn man... Tagsüber geht's auch noch. Wie alt sind die Kinder? Zwischen 11 und 4. Mhm. Und du hast auch einen guten Draht zu deiner Mutter? Nein, ich habe meine Mutter seit 17 Jahren nicht gesehen. Ach so, ich hatte... Nein, ich bin mit meiner Oma groß geworden. Mhm. Hast du denn... Ich bin schon länger tot, meine Oma. Ein paar nahe Leute um dich, eine Freundin? Ich habe ein paar sehr gute Freundinnen, das stimmt. Mhm. Aber sie sind, im Prinzip lebt jeder auch sein eigenes Leben. Mhm. Beatrix, ich möchte, dass du jetzt auch noch mit meinem Peter, mit meinem Psychologen noch redest. Mhm. Das ist okay, ne? Das machen wir. Ja. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn du vielleicht sogar ganz Schluss machst oder auf jeden Fall jetzt erstmal auf große Distanz zu diesem Mann gehst. Ich finde das alles sehr verwerflich, was er mit dir gemacht hat. Sehr verwerflich. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Wenn das irgendeine Notsituation der Ablehnung gewesen wäre, war einfach nur, weil es ihm nicht in den Kram passt. Und du hast es jetzt auszubaden, du hast zu leiden. Beatrix, leg mal auf und der Peter ruft dich gleich an. Danke. Ja, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Beatrix. Ah, wir haben einen traurigen Tag heute, eine traurige Nacht. Vielen, vielen, vielen traurigen Schicksalen. Es ist Nicole jetzt dran und Nicole ist 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Nicole. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Ich höre sie unheimlich gerne. So, und nun zu meinem Problem. Ich fange jetzt mal so an. Ich bin seit über drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir haben eigentlich eine ziemlich glückliche Beziehung. Mhm. Außer es ist so, ich denke schon seit etwas längerer Zeit, dass ich wohl bisexuelle Neigung habe, beziehungsweise lesbisch bin. Ich meine, ich kann es nicht direkt sagen, weil ich vorher noch nie etwas mit einer Frau hatte. Mhm. Wie kommst du denn jetzt überhaupt auf die Gedanken? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern es ist so, mit meinem Freund schlafe und danach, ich meine, eigentlich war ja alles recht schön, ja, was heißt recht schön, ich bin trotz alledem unzufrieden, weil irgendwie, na, wie soll ich sagen, also es ist so, ich meine, er war jetzt nicht mein erster Freund und irgendwie denke ich, dass Männer irgendwie anders sind, also andere Zärtlichkeiten geben als Frauen. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich mich selber streiche, dann ist das irgendwie was komplett anderes. Mhm. Und ich denke vielleicht, dass es mit Frauen anders ist. Also es ist, wenn du mit ihm geschlafen hast, nicht so die optimale Erfüllung für dich. Nein. Bringt er dich zum Orgasmus? Ja, das schon. Ist das, da fehlt einfach was. Da fehlt irgendwie Zärtlichkeit. Mhm. Jetzt nicht direkt von ihm. Er ist ja eigentlich zärtlich zu mir, also, du meinst nicht, es fehlt da trotzdem einfach was. Also es liegt nicht daran, dass er vielleicht nicht genug zärtlich zu dir ist, dass das vielleicht ein anderer Mann dir geben könnte, sondern du denkst, dass eine Frau dir das geben könnte. Ich denke schon, ja. Mhm. Denkst du denn, wenn du mit deinem Freund schläfst, hast du auch sexuelle Fantasien dann mit Frauen? Denkst du dann an Frauen, die du attraktiv findest? Ja, das schon. Auch während du mit deinem Freund schläfst? Während ich mit meinem Freund schlafe. Ja, ich meine, das kann ich nicht so direkt, jetzt nicht der Sexualakt an sich, sondern das ganze drumherum, Vorspiel, Nachspiel, da denke ich mal daran. Denkst du auch an Frauen, wenn du dich selbst befriedigst? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Und man beobachtet sich ja dann auch, wenn man so etwas an sich entdeckt, auf der Straße oder so. Guckst du auch Frauen an und denkst, na, die ist aber attraktiv und sieht schön aus oder hat eine erotische Ausstrahlung? Ja, ich finde sowieso, dass Frauen eine bei weitem erotischere Ausstrahlung haben als Männer. Also auf dem Fernsehen oder, ja, ich weiß es nicht, ich kann es irgendwie nicht sagen, also es ist einfach so vom Gefühl her. Das sind natürlich alles sehr klare Vorzeichen, in welche Richtung du jetzt tendierst, ne? Diese Aussagen. Ja, nur irgendwie fühle ich mich doch ein bisschen unwohl, weil ich habe irgendwie überhaupt gar keine Vorerfahrung. Mhm. Und ja, du bist ja auch noch ein junges Ding, du bist ja 21 Jahre alt. Ja. Ich meine, wenn du jetzt nicht in einer festen Partnerschaft wärst, dann würde ich dir sofort sagen, Nicole, rein in die Lesbenszene und reißt dir irgendeine scharfe Frau auf und macht die Erfahrung, um herauszubekommen, ob es wirklich dein Ding ist. Aber ich vermute, dass es wirklich dein Ding ist, so wie du es hier schilderst. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, also ich kenne ja nichts anderes. Ich kenne, denke ich, auch überhaupt keine Frau, die solche Neigung hat. Jetzt frage ich mich, wo soll ich Frauen finden, die wahrscheinlich genau die gleiche Neigung haben wie Was meinst du, wie viele Frauen lesbisch sind? Was meinst du, wie viele lesbisch sind? Wo lebst du denn? Ich will jetzt keine Stadt wissen, ich will nur so, wohnst du in der Nähe einer Großstadt, wohnst du auf dem Land? Ja. In der Nähe einer Großstadt? Ja. Können wir eigentlich verraten, die Großstadt? Ja, ne? Köln. Ach, Köln. Köln ist dann das Schwulen- und Lesben-Mekka, Nicole. Aha. Wie, das weißt du nicht? Nein. Na, wo, du kommst wahrscheinlich aus Gummersbach, oder? Nein, nein, also keine, liebe Gummersbacher, seid mir bitte nicht böse, wenn ich ab und zu mal eine böse Bemerkung über diese schöne Stadt mache. Ja, das ist hier so. Also, vielleicht sollten wir dich mal einladen und dich hier in die Szene einführen. Es gibt hier wunderbare Lesbenkneipen, Schwulendiskos, Lesbendiskos. Wie kann man sich denn danach erkundigen irgendwie? Ja, da gibt es nur die. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir ausgestattet sind mit den Hinweisen, wo. Es gibt beispielsweise auch das Schulz in Köln. Das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Sache. Das ist das Schwulen- und Lesbenzentrum für junge Leute. Mhm. Wo man sich so trifft, auch wo eher Jüngere hinkommen und so als erste Kontaktbörse. Ich glaube, da können wir dir gleich mal eine Adresse vermitteln. Ah, das wäre ja gut. So. Also wir können dir gerne behilflich sein, hier mal ein bisschen lesbische Kontakte zu knüpfen in Köln. Aber das Problem besteht ja jetzt weiter mit deinem Freund. Ja. Ne? Eigentlich mag ich ihn ja auch. Und so sind wir ja eigentlich recht glücklich. Also wir haben unheimlich viel Spaß miteinander. Sehr gut. Das kannst du mit einem guten Freund auch haben. Ja. Hast du ihm denn von diesen ganzen Geschichten, die in dir da passieren, schon erzählt? Nein. Noch nicht? Nein. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihm das sagen sollte, weil er ist so eine liebe Person. Das wird, glaube ich, auch ziemlich schwer werden. Also wenn sich das so weiterentwickelt, Nicole, vermute ich mal, dass diese Beziehung nicht mehr lange vom Bestand sein wird. Weil du im Kopf in eine ganz andere Richtung dich entwickelst und tendierst. Das wird immer schlimmer. Ja, und dann lief es wahrscheinlich darauf hinaus, dass du ihn eigentlich nur noch als guten Freund, als platonischen Freund haben kannst oder möchtest. Ja, in dieser Weise läuft es auch am besten mit uns. Mhm. Könntest du gut auf den Sex mit ihm verzichten? Ich denke schon. Mhm. Also ich denke es, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Mhm. Also, ich finde, du musst da jetzt noch tiefer in dich hineinsteigen, was da los ist. Dann musst du eine Konsequenz ziehen, was deine Beziehung angeht, ob du die noch weiterführen möchtest. Und wenn die Neugierde so groß ist, halt mal in diese andere Welt einzusteigen, komm nach Köln und mach es dir hier schön. Wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich mit zumindest dieser einen sehr seriösen Adresse. Okay. Okay. Ich warte. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Rebecca, 22. Ja, hallo. Rebecca, guten Morgen. Ja, guten Morgen erstmal. Über was unterhalten wir beide uns? Wir unterhalten uns über Prostitution. Bist du eine Prostituierte? Ja. Du arbeitest als Hure? Ja. Darf ich so sagen, ne? Darf ich so sagen, da ja. Da habt ihr Huren ja nichts gegen. Nee. Warum ist das dein Thema? Hast du ein Problem damit? Jein, sag ich jetzt mal. Weil ich habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt, der ist Zuhälter. Mhm. Und den liebe ich auch. Mhm. Nur von dem seiner Seite kommt also absolut nichts her, außer das Geld, ne? Mhm. Dass ich ihm das Geld dran schaffe. Ich meine, ist so an für sich kein Problem, aber ich möchte auch schon so ein bisschen mehr Zuneigung von ihm haben, ne? Das kommt absolut nichts von ihm rüber. Wie lange arbeitest du denn schon in dem Job? Dreivierteljahr. Also ja. Noch gar nicht so sehr lange. Nee. Hat er dich denn jetzt da richtig reingezogen? Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Ich habe als erstes in einem Nachtclub gearbeitet und dann noch am FKK-Club. Mhm. So, und dann nach einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, noch nicht mal ein halben Jahr, vielleicht 5 Monate, bin ich dann wieder in einen Nachtclub reingekommen. Mhm. Aber da fing das dann alles wieder mit den Drogen und so. Ne? Und ich hatte vorher schon Drogenprobleme gehabt. So, und dann ist es auch ziemlich schwer, dann Nein zu sagen. Mhm. Hast du im Moment auch Drogenprobleme? Ja. Welche Drogen nimmst du? Ich nehme Koks, Hasch, Gras, einfach die ganze Palette einmal runter und rauf, ne? Bis auf Heroin, Zeck und Schlore. was natürlich sehr viel Geld kostet, ne, wenn du kokst. Ja. Und das ganze Geld, was du dir erarbeitest, geht vermutlich dann gleich wieder für die Drogen drauf. Ja, die Hälfte, ne? Die andere Hälfte muss ich abgeben. Jetzt hast du dich in deinen Zuhälter verliebt. Ja. Und der Zuhälter erwidert das überhaupt gar nicht. Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt ein paar Mal die Woche und dann passiert aber auch nichts, ne? Mhm. Was? Ich hab nicht verstanden. Ein paar Mal die Woche? Schlaft ihr miteinander? Nein, absolut nicht. Das macht ihr nicht. Mhm. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm geschlafen? Nein. Nein. Ist das so tabu, dass ein Zuhälter nicht mit den Frauen schläft, die ihm zuarbeiten? Oder ist das jetzt in eurem Fall eine Besonderheit? Ich schätze mal, das ist jetzt eine Besonderheit. Mhm. Weil es ja der erste Zuhälter, den ich jetzt hab, ne? Mhm. Deswegen. Aber wenn er überhaupt gar nichts erwidert, Rebecca, ist das ja doch ein ganz klares Zeichen, dass du eigentlich auch deine Gefühle runterschrauben müsstest. Du kannst es ja nicht erzwingen, wenn er es nicht will. Ja, schon, aber was soll ich denn machen? Ja, dich zumindest zurücknehmen und dich vielleicht auch nicht weiter da hineinzusteigern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du dich da auch vielleicht auch gehen lässt in diesem Gefühl. Kann das sein? Ja, das kann gut möglich sein. Mhm. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie schwer. Mhm. Weiß er das denn? Hast du ihm das mal gesagt? Ja, aber das interessiert ihn, glaube ich, reichlich wenig. Mhm. Er spricht zwar mit mir darüber, aber dann kriege ich dann meistens immer so die Sprüche zu hören, ja, ich will dich ja nicht gerade rein sexuell befriedigen oder was weiß ich mehr. Mhm. Weil wir treffen uns an für sich nur für ein paar Stunden die Woche, das ist einmal die Woche, wo wir uns sehen. Und die paar Stunden, die sitzen wir meistens im Restaurant und das war's. Rebecca, was hast denn du vorher gemacht? Du bist noch nicht so sehr lange in der Szene. Was hast du? Ich habe vorher Maler und Lackiererin gemacht. Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung? Nee, leider nicht. Leider nicht. Mhm. Und wieso kamst du dann in dieses Milieu hinein? Ach, das kam einfach so. Ich hatte vorher schon mal einen Freund gehabt und den hatte ich schon mal darüber gesprochen gehabt, weil ich habe an für sie an schnelle Geld gedacht. Mhm. Weil ich habe damals nicht viel Geld gehabt. Ich habe damals 200 Mark im Monat zum Leben gehabt. Mhm. Ja, und ich habe auch eine eigene Wohnung und alles. Und dann ist das schon ein bisschen schwer gewesen, ne? Mhm. Hattest du auch schon Drogenprobleme, als du noch in deinem Job gearbeitet hast? Also in dem das auch schon. Mhm. Aber da konntest du ja gar nicht so viel ausgeben, weil du nicht so viel verdient hast. Ja, da habe ich auch an für sich nur ein oder zweimal im Monat gemacht, ne? Ist das denn jetzt? Mittlerweile mache ich es jeden Tag. Also du konsumierst jeden Tag Kokain? Ja. Wie viel Gramm? Das kommt drauf an, so 1-2 Gramm. Ist eine ganze Menge, ne? Ja. Ein Gramm kostet wie viel? 150. 150 Mark. Ja. Da kommt natürlich eine ganze Stange Geld zusammen, wenn man das auf einen Monat hochrechnet, ne? Ja. Hinzu dann auch noch Haschisch und... Ja, und Gras. Und Gras auch noch, ja. Ja. Mhm. Hast du nicht... Ich finde ja, Rebecca, dass da so viele Probleme zusammenkommen bei dir. Einmal ist das mit dem Zuhälter eine sehr missliche Sache. Da sollst du die Finger von lassen. Aber ich finde auch, dass du versuchen solltest, dein Drogenproblem in den Griff zu kriegen. Ja, nur wenn man aber alleine ist, ist das dann für sich nicht leicht, ne? Es ist alles nicht leicht, wenn man in sowas hineingeschlittert ist. Hast du denn da schon mal irgendwie irgendwas unternommen? Dass du dir selbst hilfst oder dass man dir hilft? Warst du mal beispielsweise bei einer Drogenberatungsstelle? Nee, da war ich noch nicht. Hast du mal mit anderen Huren gesprochen, die vielleicht auch die ähnlichen Probleme mal hatten oder haben, wie die damit umgehen? Ja, ich meine, jetzt bei der letzten Arbeitsstelle, da war ich 4 Wochen, da habe ich 4 Wochen nur durchgekost. Ja, siehst du mal. Und wenn du so weitermachst, ich habe mich auch besorgt, ne? Rebecca, weil die nehmen ja alle. Wenn du so weitermachst, bist du bald in der Gosse. Du bist schon kurz davor. Ja, ich merke das schon. Ja, das glaube ich ja auch. Also da, finde ich, sollte man ja was machen. Aber wenn man keinen hat, der einen hilft. Ich habe auch keine Freunde, gar nichts. Mhm. Ne? Meine Mutter so an für sich will auch nicht mehr viel von mir wissen, da sie weiß, dass ich jetzt in so einem Milieu arbeite. Mhm. Wenn mein Vater das rauskriegt, also dann ist sowieso Popshop, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Rebecca, ich möchte auch, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal sprichst. Ja. Der kann dir vielleicht auch die ein oder andere gute Beratungsstelle in deiner Gegend, in deiner Stadt gleich nennen und ein paar Worte mit dir reden. Ja. Meine Bitte auch an dich, leg auf und warte auf seinen Anruf. Ich glaube, er ist im Moment noch beschäftigt, aber er wird dich auf jeden Fall in der nächsten halben Stunde zurückrufen. Ja, alles klar. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Alles Gute, Rebecca. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und jetzt mache ich euch nochmal aufmerksam auf unser Thema morgen. Ich möchte morgen mit alten Leuten reden. Und ich weiß gar nicht, wo alt anfängt. Sagen wir mal bei 60 oder so. Weiß ich nicht. Als das entscheidet ihr mal. Wenn ihr euch als durchgeknallte Alte empfindet, dann ruft mich ganz einfach an. Durchgeknallte, verrückte, schräge Vögel. Ältere Leute, Frauen, Männer, mit denen möchte ich morgen gerne reden und die mögen mir, ihr verrückte Alten, ihr sollt mir morgen ein bisschen was von eurem Leben erzählen. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, bis morgen, ciao.